Ja, ihr Lieben, was wäre unser Leben ohne Wiederholung? Schüler in der Schule wiederholen ein Gedicht oder Vokabeln immer und immer wieder, um sie sich in ihrem Gedächtnis einzuprägen. Eltern wiederholen wichtige Lebensgrundsätze und Regeln, um sie ihren Kindern einzuprägen. Und manche ältere Menschen wiederholen ganz wichtige Informationen immer wieder aus Angst vor dem Vergessen. Es gibt Wiederholungen, für die wir dankbar sind, wenn vielleicht ein Film zu einer späteren Zeit erneut ausgestrahlt wird und wir beim ersten Mal nicht die Gelegenheit hatten, den Film zu gucken. Es gibt aber auch Wiederholungen, die weniger erfreulich sind, wenn ein bestimmtes Lied, das uns nicht gefällt, immer und immer wieder im Radio wiederholt wird oder es Tag für Tag das gleiche verregnete Wetter gibt. Es gibt Wiederholungen, die uns Freude machen und wichtig sind, und andere Wiederholungen, auf die wir ganz getrost verzichten können. Auch die Bibel ist voll von Wiederholungen. Und gerade der Johannesbrief, in dem wir uns jetzt schon seit vielen Wochen aufhalten, lebt von der Wiederholung, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Und wenn Johannes in diesem Brief gewisse Themen wiederholt, dann scheint es ihm nicht darum zu gehen, dass wir den Brief auswendig lernen, auch wenn das lobenswert und bestimmt gut wäre. Und er wiederholt sich auch nicht, weil seine Zuhörer besonders vergesslich wären. Nein, Johannes wiederholt sich in diesem Brief ganz bewusst, um uns deutlich zu machen und einzuschärfen, wie wichtig die Botschaft des Evangeliums ist. Der Brief ist keine trockene theoretische Abhandlung, sondern ein flammender Appell an unsere Emotionen, an unser Herz, an unseren Verstand, an unseren Willen. Es ist Johannes und damit auch primär Gottes Anliegen und Ziel, unser ganzes Sein und Leben nachhaltig zu verändern und fest im Evangelium zu verankern. Und wenn sich Johannes wiederholt, dann gebraucht er nicht jedes Mal das gleiche Wort. Die Wiederholungen in der Bibel sind nicht wie die Wiederholung im Fernsehen, wo das identische Programm genau so wieder abgespielt wird, sondern viel eher wie ein Remake oder wie eine Neuinszenierung, bei der die gleiche Geschichte und der gleiche Sachverhalt auf andere Art und Weise dargestellt wird. Rahel und ich haben vor ein paar Wochen eine Neuverfilmung von Schneewittchen und die sieben Zwerge gesehen, die offensichtlich nicht für Kinder, sondern eher für Erwachsene gedacht war. Und obwohl es nach wie vor um die gleiche Geschichte und den gleichen Inhalt ging, war die Aufmachung und die Perspektive eine völlig andere. Und der Effekt war sehr positiv und erfrischend. Genauso ist es, wenn Johannes in diesem Brief ein bekanntes Thema wieder aufgreift. Er beleuchtet den gleichen Aspekt von einer anderen Seite und er hilft uns, ihn in einem anderen Licht zu sehen, wie wir ihn bislang noch nicht gesehen und verstanden haben. Johannes wiederholt und betont in diesem vierten Kapitel primär zwei Aspekte, zwei Themen, die er schon oft davor in den vorigen Kapiteln angesprochen hat. Diese zwei Aspekte sind zum einen falsche Lehre und falsche Lehrer in den ersten sechs Versen und zum anderen die Liebe Gottes in den verbleibenden Versen. Aber weshalb wiederholt und betont Johannes ausgerechnet diese beiden Themen so sehr und worauf kommt es ihn dabei an? Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass Gott uns dies während der Predigt in den nächsten Minuten durch sein Wort und seinen Heiligen Geist zeigt. Und dass wir ermutigt und im Glauben gestärkt und verändert aus diesem Gottesdienst in die neue Woche gehen. Wir wollen uns jetzt zuerst die ersten sechs Verse angucken im ersten Johannesbrief. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das gerne aufschlagen, in denen Johannes seine Zuhörer damals und uns heute vor falschen Lehrern warnt. 1. Johannes Kapitel 4, ich lese ab Vers 1 nach der neuen Genfer Übersetzung. Johannes sagt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gott eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn es sind viele falsche Propheten in diese Welt ausgegangen. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob sich zu Recht jemand auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott, und wer Gott kennt, der hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Johannes hatte uns im letzten Vers des vorigen Kapitels mit der Tatsache ermutigt, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, und stellt jetzt hier aber auch klar, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht jedem Menschen geschenkt hat, der sich Christ nennt, sondern dass es auch andere Geister gibt, denen wir nicht trauen dürfen, einen Geist des Irrtums und der Lüge. Johannes warnt uns ganz bewusst, weil, wie er hier schreibt, nicht wenige, sondern viele solcher falscher Propheten in die Welt ausgegangen sind. Aus diesem Grund ruft Johannes uns dazu, die Geister zu unterscheiden und zu prüfen, und er gibt uns ein zweifaches Kriterium dafür. Das erste Kriterium bezieht sich auf den Inhalt und den Ausdruck unseres Glaubens, was eben schon deutlich geworden ist in dem Glaubensbekenntnis. Und das zweite Kriterium bezieht sich auf die Art und Weise des Zuhören und des Akzeptieren des Wortes Gottes. Johannes macht deutlich, dass es nicht egal ist, was wir glauben, sondern dass der Inhalt unseres Glaubens letztlich zeigt, ob der Heilige Geist in uns lebt oder nicht. Wer den Heiligen Geist hat, sagt Johannes in Vers 2, der bekennt sich zu Jesus Christus als dem Fleischgewordenen. Das heißt, ein Christ bekennt, dass Jesus wirklich völlig Mensch geworden ist, aus Fleisch und Blut. Die falschen Propheten, die bezweifelten nicht, dass Jesus auf Erden gewesen war, aber sie stellten offensichtlich in Frage, dass Jesus wirklich Mensch gewesen war. Sie behaupteten stattdessen, dass Jesus nur in Menschgestalt erschienen war, ohne wirklich Mensch gewesen zu sein. Der Gedanke und die Vorstellung, dass der Sohn Gottes den begrenzten und limitierten Körper eines Menschen angenommen hatte, war für diese falschen Lehrer eine unvorstellbare Zumutung, die dem Sohn Gottes in ihren Augen völlig unwürdig gewesen wäre. Und Johannes lässt keine Zweifel, dass diese Menschen daher nicht zu Gott gehören und statt dem Heiligen Geist den Geist des Antichristen haben. Antichristen deshalb, weil sie anti, also gegen Christus sind. Johannes erinnert seine Zuhörer jetzt daran, dass sie diese falschen Propheten in der Vergangenheit siegreich widerstanden haben. Und das nicht, weil sie so klug und weise waren, sondern weil der, der in ihnen lebt, und das ist Christus, größer und stärker ist als ihr Widersacher. Dieses siegreiche Widerstehen bezieht sich darauf, dass die Gemeinden, denen Johannes geschrieben hat, diesen falschen Propheten keinen Glauben geschenkt haben, und diese falschen Propheten daraufhin aus der Gemeinde oder aus den Gemeinden herausgegangen waren. Johannes erklärt jetzt in Vers 5, dass diese Menschen nicht von Gott, sondern von der Welt stammen, womit in diesem Fall die sündige Welt gemeint ist, die sich in Rebellion zu Gott befindet. Das ist auch der Grund, weshalb ihre Lehre von der Welt gerne aufgenommen wird, weil sie aus der Welt und nicht von Gott stammt. Und damit sind wir schon beim zweiten Kriterium, das Johannes uns gibt, um falsche Propheten zu erkennen. Neben dem Inhalt unseres Glaubens kommt es vor allem auch darauf an, ob jemand auf die Gemeinde Jesu hört. Johannes sagt in Vers 6, wir hingegen stammen von Gott, und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Das Hören, von dem Johannes hier spricht, bezieht sich nicht rein auf das akustische Hören mit den Ohren, sondern ein Hören mit dem Herzen, das das Gehörte dankbar annimmt, akzeptiert und glaubt. Johannes sagt, dass Gottes Kinder dadurch zu erkennen sind, dass sie grundsätzlich dem Glauben und Vertrauen schenken, was die Kirche Jesu lehrt. Andersherum ausgedrückt sagt Johannes, dass die falschen Propheten sich dadurch zu erkennen geben, dass sie nicht auf die Gemeinde, auf die Kirche hören. Die falschen Propheten akzeptieren und glauben nicht der Botschaft der Gemeinde Jesu, sondern haben ihre Probleme damit und haben eine ganz eigene Sicht, die sich grundlegend von den Überzeugungen der Gemeinde Jesu unterscheidet. Diese gleichen Kriterien, die Johannes hier nennt, die gelten auch heute noch für uns, 2015 in Frankenberg. Aber wir müssen Vorsicht walten lassen, wenn es um die Anwendung geht, damit wir Johannes nicht missverstehen oder seine Worte missinterpretieren. Zum einen gibt uns Gott neben diesen beiden Kriterien hier im Johannesbrief an vielen anderen Stellen in der Bibel weitere wichtige Kriterien, durch die wir falsche Propheten erkennen können. Was bedeutet, dass Johannes hier an dieser Stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt? Und zum anderen dürfen wir nicht vergessen, dass Johannes in eine ganz bestimmte Situation hineinspricht, die so bei uns nicht existiert. Ich weiß jedenfalls von keinen falschen Lehrern, die einst Teil in dieser Gemeinde waren und jetzt immer noch einen Einfluss auf die Gemeindeglieder haben und die bestreiten, dass Jesus nicht völlig Gott, sondern auch völlig Mensch gewesen ist. Das war aber damals der Fall in den Gemeinden, an die Johannes diesen Brief geschrieben hat, und deswegen gibt er ihnen dieses Kriterium an die Hand. Wenn die Irrlehrer stattdessen Jesu Gottheit in Frage gestellt hätten, also wenn sie gesagt hätten, Jesus war nur Mensch, aber nicht Gott, dann hätte Johannes ihnen genauso gesagt, dass sie falsche Propheten daran erkennen, dass sie Jesu Gottheit bezweifeln. Worum es Johannes hier zweifelsohne geht, das sind die Grundfesten und die Fundamente des christlichen Glaubens. Und darum scheint es auch bei dem zweiten Kriterium zu gehen, bei der Frage, ob diese Menschen grundsätzlich bereit sind, auf das zu hören und zu glauben, das zu glauben, was die Gemeinde Jesu sagt und lehrt. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass verschiedene Kirchen und Gemeinden auch gewisse Unterschiede haben in Bezug auf das, was sie glauben. Die eine Kirche tauft kleine Kinder und eine andere Kirche tauft nur solche, die in der Lage sind, ihrem Glauben mit Worten Ausdruck zu verleihen. Die eine Gemeinde lehrt, dass ein Christ sein Heil jederzeit verlieren kann, und eine andere Gemeinde lehrt, dass Christen Gewissheit ihres Heils haben können, weil Jesus den Gläubigen für immer festhält und ihn niemand aus seinen Händen reißen kann. Die eine Gemeinde lehrt, dass Jesu unsere Rettung am Kreuz nur grundsätzlich möglich gemacht hat und wir uns durch unsere Entscheidung letztlich selber retten, während eine andere Gemeinde davon überzeugt ist, dass unsere Rettung von vorne bis hinten nur Gottes souveräner Gnade zu verdanken ist. Und dass selbst unserer Glaube und damit unsere Entscheidung von Jesus am Kreuz bezahlt wurde. Johannes scheint es hier in diesem Kontext nicht darum zu gehen, dass wir jeden, der irgendetwas anderes glaubt, als falschen Propheten abstempeln. Sonst wären wir letztlich alle falsche Propheten, die wir hier sitzen. Sondern es geht ihm vielmehr darum, dass ein falscher Prophet dadurch sichtbar wird, dass er ein grundsätzliches Problem damit hat, sich den Grundlehren der Kirche und der Gemeinde unterzuordnen und diese von Herzen zu glauben. Und das ist auch der Grund, weshalb ich Armin gebeten habe in der Vorbereitung, dass wir gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen. Weil dieses Glaubensbekenntnis, was wohlgemerkt nicht in der Bibel steht, auch wenn es zutiefst biblisch ist, eine sehr hilfreiche Zusammenfassung der christlichen Glaubenslehren darstellt. Und auch wenn dieses Glaubensbekenntnis ebenso wenig einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist es dennoch ein exzellenter Anhaltspunkt, wenn wir begreifen und verstehen wollen, was wesentliche Eckpfeiler des christlichen Glaubens sind, an denen wir nicht rücken dürfen, weil die Bibel dies so klar lehrt. Das ist auch der Grund, weshalb eigentlich alle großen Kirchen weltweit, egal wo wir hingehen, dieses Bekenntnis trotz aller Unterschiede gemeinsam bekennen. Es ist leicht gesagt, dass ich an Gott glaube, aber was bedeutet Glaube an Gott von der Bibel her und welchen Inhalt hat dieser Glaube? Johannes macht in den ersten 6 Versen deutlich, dass der Inhalt unseres Glaubens entscheidend ist und letztlich zwischen den Kindern Gottes und falschen Propheten unterscheidet. Aber das ist nur der eine Punkt, den Johannes im 4. Kapitel ganz bewusst wiederholt und betont. Das zweite Thema, auf das Johannes in diesem Brief immer wieder zu sprechen kommt und das auch den Rest des vierten Kapitels beschreibt, ist Gottes Liebe. Johannes beschreibt Gottes Liebe ab Vers 7 mit folgenden Worten. Und ihr könnt gerne mitlesen ab Vers 7 bis zum Rest des Kapitels. Meine geliebten Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, dann hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Wenn wir diesen längeren Exkurs der Liebe Gottes einteilen und gliedern wollen, dann können wir sagen, dass Johannes über drei Teilaspekte der Liebe Gottes spricht. Er spricht erstens von der Geschwisterlichkeit der Liebe Gottes, zweitens von der Gewissheit der Liebe Gottes und drittens von den Geboten der Liebe Gottes. Erstens die Geschwisterlichkeit, zweitens die Gewissheit und drittens die Gebote der Liebe Gottes. Die Geschwisterlichkeit der Liebe Gottes sehen wir in den Versen 7 bis 11, wo Johannes Folgendes sagt. Er sagt, meine lieben Freunde, wir wollen einander lieben, denn Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gegeben hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wenn ich von der Geschwisterlichkeit der Liebe Gottes spreche, dann meine ich damit, dass uns Gottes Liebe dazu aufruft, dazu befähigt und motiviert, unsere Geschwister zu lieben. Johannes macht deutlich, dass wahre Liebe ihren Ursprung in Gott hat und dadurch sichtbar geworden ist, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, als stellvertretendes Sühneopfer für uns gegeben hat, um uns zu retten und uns neues, ewiges Leben zu schenken. Das heißt, wenn wir Gottes Liebe begreifen und verstehen wollen, dann kommen wir nicht um das Evangelium herum. Das ist auch der Grund, weshalb Johannes klarstellt, dass Liebe nicht darin besteht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt hat, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Unsere Liebe zu Gott und den Menschen ist das Resultat und Ergebnis, aber niemals die Grundlage oder die Ursache für Gottes Liebe zu uns. Wer Gottes rettende Liebe in Jesus erfahren und empfangen hat, sagt Johannes in den Versen 7 und 8, der kann gar nicht anders, als auch die Geschwister zu lieben. Und wer andersherum ausgedrückt dadurch auffällt, dass er die Geschwister nicht liebt, der beweist damit, dass er Gott überhaupt nicht erkannt hat, weil Gott der Ursprung aller Liebe ist. Johannes fügt in Vers 11 an, dass Gottes aufopferungsvolle Liebe in Jesus uns regelrecht dazu verpflichtet, die Geschwister zu lieben. Das heißt, dass uns Gottes Liebe nicht nur befähigt und motiviert, einander zu lieben, sondern auch moralisch in die Pflicht nimmt. Das mögen wir heute vielleicht nicht gerne hören, ist aber genau das, was Gott durch Johannes hier sagt. Das griechische Wort für schuldig sein oder das griechische Wort für Pflicht bedeutet nämlich so viel wie schuldig sein. Der Vers könnte anders übersetzt auch heißen, dass wir es schuldig sind, einander zu lieben, weil er uns so sehr in Jesus geliebt hat. Die Liebe Gottes ist aber nicht nur geschwisterlich, sondern auch gewiss. Und diese Gewissheit der Liebe Gottes sehen wir in den Versen 12 bis 19. Johannes schreibt hier, ihn selbst, also Gott hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, dann lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, dann hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir am Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes ermutigt die Gemeinden in diesen Versen und er gibt ihnen Argumente und Gründe, weshalb sie sich der rettenden Liebe Gottes sicher sein können. Und das nicht nur in diesem Leben, im Hier und Jetzt, sondern auch gerade im Hinblick auf den Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt. Johannes beginnt sein emotionales Plädoyer damit, dass er feststellt, dass Gott noch nie von irgendeinem Menschen mit bloßem Auge gesehen wurde. Dass dieser unsichtbare Gott aber dennoch in uns lebt, wenn wir einander lieben und wir durch diese Liebe von Grund auf erneuert worden sind. Das bedeutet mit anderen Worten, dass unsere Liebe zu den Geschwistern Rückschlüsse auf Gottes Liebe zu uns zulässt. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Johannes gibt uns weitere Argumente, wenn er fragt, woher wir wissen können, dass wir in Gott leben und Gott in uns lebt. Die Antwort, sagt er, ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und darüber hatte Johannes schon am Ende des dritten Kapitels gesprochen. Er hatte gesagt, dass der Heilige Geist ein wichtiger Garant unserer Kindschaft Gottes ist, weil er, der Heilige Geist, derjenige ist, der uns zu neuem Leben wiedergeboren hat und rettenden Glauben zu Jesus schenkt. Gott lebt durch den Heiligen Geist in jedem Christen und er schenkt uns die Gewissheit und den Frieden, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Darüber hinaus waren Johannes und seine Zeitgenossen Augenzeugen von Jesu Leben, von seinem Sterben und Auferstehen und konnten zweifelsohne bezeugen, wie Johannes in Vers 14 sagt, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Daher, so argumentiert Johannes weiter in Vers 15, können wir Gewissheit unseres Heils haben, wenn wir Jesus als den Sohn Gottes bekennen, wie wir es vorhin getan haben. Derjenige, der Jesus als den Sohn Gottes bekennt, und bei dem Bekennen geht es mehr um viel mehr als nur ein reines Lippenbekenntnis, sondern ein Bekenntnis von Herzen, als ein Ausdruck unserer Überzeugung und unseres Vertrauens. Derjenige bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und als wären diese Argumente nicht genug, gibt uns Johannes ein weiteres Kriterium, ein weiteres Argument dafür, dass wir mit Gott verbunden sind, wenn er jetzt in Vers 16 davon spricht, dass wir erkannt haben, dass Gott uns liebt und dass wir dieser Liebe unseren Glauben und unser ganzes Vertrauen geschenkt haben. Wer sich von Gottes Liebe bestimmen lässt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, weil Gott selbst die Liebe ist. In den letzten drei Versen in diesem Abschnitt, in den Versen 17 bis 19, spricht Johannes dann über den Tag des Gerichts. Und er bringt zum Ausdruck, dass Gottes Kinder selbst an diesem Tag Freimütigkeit und Zuversicht haben können, weil Gottes Liebe uns erneuert und die Furcht und Angst vertreibt, die mit Strafe zu tun hat. Diese Furcht, von der Johannes hier spricht, ist nicht die Ehrfurcht vor Gott, von der wir gerade gesungen haben, die jederzeit angemessen und notwendig ist, sondern eine Furcht und Angst vor Gott als einem Richter, der uns für unsere Sünden bestraft. Johannes stellt klar, dass wir eine solche Angst und eine solche Furcht vor unserem himmlischen Vater nicht mehr haben brauchen und dass Gottes Liebe eine solche Furcht regelrecht vertreibt, weil wir, wie Johannes in Vers 17 sagt, genauso in der Welt sind wie Jesus. Das heißt, wir haben genauso wie Jesus eine Beziehung des Vertrauens und der Liebe zu unserem Vater im Himmel. Und die zeigt sich darin, dass wir einander lieben, genauso wie Jesus uns geliebt hat. Und das schenkt uns Zuversicht und Vertrauen und treibt die Furcht aus, weil wir wissen und weil wir darauf vertrauen dürfen, dass Jesus am Kreuz bereits ein für allemal stellvertretend für uns bezahlt hat. Wer auf der anderen Seite in Furcht und Angst lebt, so wie Johannes in Vers 18 sagt, der macht deutlich, dass Gottes Liebe in ihm noch nicht vollkommen geworden ist. Und dann erinnert uns Johannes noch einmal mehr daran, dass unsere Liebe das Resultat von Gottes Liebe ist, wenn er sagt, dass wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wie geht es dir im Hinblick auf diesen Tag des Gerichts, von dem Johannes hier spricht? Denkst du gerne darüber nach, dass Jesus wiederkommt? Oder verdrängst du dieses Ereignis lieber? Und hoffst du insgeheim, dass Jesus noch lange nicht wiederkommt, dass er sich ein bisschen mehr Zeit lässt? Wie du über diesen Tag des Gerichts denkst und fühlst, ist ein Indikator dafür, wie es in deinem Herzen aussieht und was deine Beziehung zu Gott ausmacht. Wenn du merkst und ehrlich zugeben musst, dass du Bauchschmerzen hast, wenn du an diesen Tag des Gerichts denkst und diesen Gedanken lieber verdrängen möchtest, dann gib dieser Versuchung nicht nach, sondern lies diese Verse in deiner Bibel zu Hause nochmal und schütte dein Herz bei Gott aus. Sprich mit einem Bruder oder mit einer Schwester des Vertrauens in der Gemeinde. Und sei ehrlich, auch wenn es dich Mut kostet und wenn es dir schwerfällt. Wenn dir die Zuversicht und die Vorfreude auf diesen Tag fehlt, dann kann das bedeuten, dass du lediglich von Sorgen und Zweifeln geplagt bist, wie jeder Christ. Und dass, wie Johannes hier sagt, die Liebe Gottes noch viel an dir zu arbeiten hat. Aber es kann im Zweifel auch bedeuten, dass du Gottes rettende Liebe noch gar nicht wirklich erfahren und empfangen hast. Wenn du merkst, dass dich diese Fragen aufwühlen und nicht locker lassen, dann lass diese Chance und diesen Tag nicht vergehen, um mit jemand darüber zu sprechen und zu beten. Es gibt nichts, was ich lieber mit dir tun würde nach dem Gottesdienst. Johannes spricht hier aber nicht nur von der Geschwisterlichkeit und von der Gewissheit der Liebe Gottes, sondern drittens auch von den Geboten der Liebe Gottes. Und diese Gebote der Liebe Gottes sehen wir in den verbleibenden Versen ab Vers 20. Und ihr habt schon gemerkt, das geht bis ins 5. Kapitel rein, die ersten 4 Verse. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Johannes erinnert uns hier in Vers 21 an Gottes Gebot, das uns dazu verpflichtet, nicht nur Gott, sondern auch die Geschwister zu lieben. Wir erinnern uns an das höchste Gebot, das da heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese beiden Gebote werden als ein einziges Gebot bezeichnet, weil sie letztlich zusammengehören. Deswegen kann Johannes in Vers 20 denjenigen einen Lügner nennen, der behauptet, Gott zu lieben, aber gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst. Johannes gibt uns aber noch einen weiteren Grund. Und zwar ist das ein Argument, das vom Stärkeren zum Schwächeren argumentiert. Wenn er folgende rhetorische Frage stellt, er sagt, wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Er argumentiert letztlich und sagt, es ist ja viel leichter, die zu lieben, die du sehen kannst. Und er sagt, wenn du nicht mal das kannst, wie willst du dann Gott lieben können? Mit anderen Worten sagt er, dass es völlig unmöglich ist, den unsichtbaren Gott zu lieben, wenn wir nicht mal in der Lage sind, die Geschwister zu lieben, die wir sehen können. Es ist leicht zu behaupten, dass wir Gott lieben, weil niemand in unsere Herzen schauen kann. Aber unsere Geschwister zu lieben ist etwas völlig anderes, weil das sichtbar wird für alle. Johannes holt jetzt noch einmal weiter aus, um das zu erklären, wenn er in Kapitel 5, Vers 1 sagt, dass jeder, der an Jesus als den Messias glaubt, aus Gott geboren ist und daher auch zwingenderweise seinen Bruder und seine Schwester liebt, die genauso wie er aus Gott geboren sind. Aber was bedeutet das, seine Geschwister zu lieben? Johannes gibt die Antwort in den Versen 2 bis 3, wenn er klarstellt, dass Geschwisterliebe durch unsere Liebe zu Gott sichtbar wird, weil sich unsere Liebe zu Gott eben genau dadurch zeigt, dass wir seine Gebote halten. Und das, sagt Johannes, ist nämlich nicht schwer oder bedrückend, weil jeder, der aus Gott geboren ist, über die Welt siegt. Wenn Johannes hier davon spricht, dass der wiedergeborene Christ über die Welt siegt, dann meint er damit wieder die sündige Welt, die sich in Opposition und Rebellion gegen Gott befindet. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr das hört, aber ich denke, auf den ersten Eindruck kann man meinen, dass Johannes ziemlich überschwänglich und euphorisch von einem blinden Triumphalismus befallen ist, der die Versuchung des Teufels und die Macht der Sünde in uns leugnet. Von wegen, Gottes Gebote sind nicht schwer. Ich versage doch jeden Tag. Wie kann Johannes dann davon sprechen, dass Gottes Gebote keine Last sind und wir die Welt besiegen? Wenn wir Johannes richtig verstehen wollen, dann müssen wir begreifen, was er damit meint, wenn er sagt, dass Gottes Gebote nicht schwer sind. Diese Aussage erinnert uns an die Worte Jesu, der Folgendes zu den Juden gesagt hat, die unter den schweren Anforderungen der Schriftgelehrten und Pharisäer gelitten haben, Worte, die ihr alle gut kennt. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir diese Worte von Jesus in den Ohren haben und die auch jetzt hier auf Johannes beziehen, dann scheint es weniger hier um das Halten der Gebote zu gehen, als um den Charakter und das Wesen der Gebote Gottes. Das heißt, dass Gott diese Gebote seinem Volk nicht gegeben hat, um sie fertig zu machen oder niederzudrücken, sondern um sie zu segnen und um sie in die Lage zu versetzen, das Leben in vollen Zügen zu genießen, zu Gottes Ehre. Wenn Gott uns also das Gebot gibt, unseren Nächsten zu lieben, dann ist das in einer sündigen Welt wie der unsrigen zwar oft vielleicht eine Herausforderung, aber das Gebot selbst ist gut und ist keine Last, die uns fertig macht. Gottes Gebote sind nicht nur zu Gottes Ehre, sondern gleichzeitig auch zu unserem Besten uns gegeben. Gleichzeitig erkennen wir dennoch, dass das Halten von diesen guten Geboten gleichzeitig auch ein Joch ist, wie Jesus sagt, das uns zu schaffen macht. Und daher brauchen wir Gottes befähigende und heiligende Kraft, um seine Gebote zu halten. Ohne Gottes Gnade sind wir völlig hilflos. Und diese Gnade, die uns in die Lage versetzt und auch dazu motiviert, Gottes Gebote zu halten, haben wir dadurch empfangen, dass wir, wie Johannes in Vers 4 sagt, aus Gott geboren sind. Unsere Wiedergeburt ist ein einziges Geschenk von Gottes souveräner Gnade, die der Heilige Geist bewirkt hat. Und es ist der gleiche Heilige Geist, der uns heute den Willen und die Fähigkeit schenkt, Gottes Gebote zu lieben und zu befolgen. Bedeutet das, dass wir nicht mehr versagen und sündigen? Nein. Aber es bedeutet, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, mit Jesus im Glauben eins sind und daher durch Jesu Tod und seine Auferstehung die sündige Welt überwunden haben. Wir sind, wie Paulus sagt, eine völlig neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Dieses neue Leben ist heute noch nicht perfekt und vollkommen in uns, aber es wird es schon bald sein, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Und danach sehen wir uns schon heute als Kinder Gottes. Wenn ihr die bisherigen Predigten über den Johannesbrief gehört und mitverfolgt habt, dann habt ihr bestimmt festgestellt, dass Johannes in diesem Schreiben viele Themen wiederholt und dass er sie neu aufgreift, um unterschiedliche Facetten zu beleuchten und deutlich zu machen, wie wichtig die Wahrheiten des Evangeliums für das Wohlergehen der Gemeinde Jesu sind. Wahrheiten wie die Gewissheit unseres Glaubens und die Liebe Gottes in Jesus, die uns radikal verändert und die dazu führt, dass wir unsere Geschwister in der Gemeinde aufopferungsvoll lieben und Gottes Gebote von Herzen halten, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und uns durch den Heiligen Geist neues Leben geschenkt hat. Wenn es euch wie mir geht, dann seid ihr dankbar für diese wichtigen Erinnerungen, weil es nicht bloß um die liebgemeinten Ratschläge eines guten Freundes geht, sondern um das ewige, lebende und kraftvolle Wort Gottes, der unser Herz verändert und der genau weiß, was wir hören müssen. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass ihr immer mehr von Gottes Liebe zu euch ergriffen seid und dass diese gleiche Liebe Gottes auch in eurem Leben immer mehr zum Ausdruck kommt. In eurem Leben zu den Geschwistern in der Gemeinde und auch zu denen, die es erst noch werden müssen. Mit dem Ziel, dass eure Freude in Gott keine Grenzen kennt. Lasst uns beten.